Da ging David von dort hinweg und entrann in die Bergfeste Adullam. Als nun seine Brüder und seine Familie dies erfuhren, kamen sie zu ihm hinab. Und es scharten sich um ihn allerlei Bedrängte, so wie jeder, der einem Gläubiger verfallen war, und allerlei missvergnügte Leute, und er wurde ihr Hauptmann. Bei 400 Mann schlossen sich ihm an. Von da ging David nach Mizpe in Moab und bat den König von Moab: Dürften nicht mein Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir tut? Da ließ er sie in der Umgebung des Königs von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gade sprach zu David: Du sollst nicht auf der Bergfeste bleiben, mache dich auf den Weg und begib dich ins Land Juda. Da machte sich David auf den Weg und gelangte nach Jahereth. Als nun Saul vernahm, dass David und die Leute, die bei ihm waren, entdeckt seien, Saul saß eben in Gibea unter der Tamariske auf der Höhe, den Speer in der Faust, und alle seine Hofbeamten umstanden ihn. Da sprach Saul zu seinen Hofbeamten, die ihn umstanden: Hört doch, ihr Benjaminiten! Wird wohl der Sohn Isses euch allen auch Felder und Weinberge schenken und euch alle zu Hauptleuten über Tausende und über Hunderte ernennen, dass ihr euch alle wider mich verschworen habt und niemand es mir mitgeteilt hat, als sich mein Sohn mit dem Sohne Isses verbündete, und dass niemand von euch Mitgefühl mit mir hatte und mir mitteilte, dass, wie es jetzt der Fall ist, mein Sohn meinen Knecht zum Feinde wider mich aufgestiftet hat? Da ergriff der Edomiter Dök, er stand neben den Beamten Sauls, das Wort: Ich sah, wie der Sohn Isses zu Abimelech, dem Sohne Ahitobs, nach Nob kam. Der fragte für ihn Jahwe, auch hat er ihm Zehrung gegeben und ihm das Schwert des Philisters Goliath gegeben. Da ließ der König Ahimelech, den Sohn Ahitobs, den Priester, und sein ganzes Geschlecht, die Priesterschaft von Nob, zu sich entbieten, und sie erschienen vollzählig vor dem Könige. Da sprach Saul: Höre einmal, du Sohn Ahitobs. Er antwortete: Ich höre, mein Gebieter. Da fragte ihn Saul: Warum habt ihr euch, du und der Sohn Isses, wider mich verschworen, dass du ihm Brot und ein Schwert gabst und Gott für ihn befragtest, so dass er als Feind wider mich auftreten konnte, wie es jetzt der Fall ist? Ahimelech entgegnete dem Könige: Aber wer unter allen deinen Dienern ist so bewährt, wie David, dazu des Königs Eidam, Oberster über deine Leibwache und geehrt in deinem Hause? Habe ich denn erst jetzt angefangen, Gott für ihn zu befragen? Durchaus nicht. Möge doch der König seinem Sklaven und meinem ganzen Geschlechte nichts unterliegen, denn dein Sklave hat um alles dieses nicht das Geringste gewusst. Der König aber rief: Du musst sterben, Ahimelech, du selbst und dein ganzes Geschlecht. Und der König gebot den Trabanten, die ihm zur Seite standen: Hier! Und bringt die Jahwe-Priester um, denn auch sie haben David beigestanden und haben mir, obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht sei, keine Mitteilung gemacht. Aber die Diener des Königs weigerten sich, Hand anzulegen, um die Priester Jahwes niederzustoßen. Da gebot der König dem Dök: Tritt du hin und stoße die Priester nieder. Da trat der Edomiter Dök hin und er stieß die Priester nieder und tötete an jenem Tag 85 Männer, die da linnene Schulterkleid trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, strafte er mit der Niedermetzelung sowohl der Männer, als der Weiber, der Knaben wie der Säuglinge, der Rinder, wie der Esel und Schafe, alles metzelte er nieder. Nur ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitobs, namens Abjatar, entkam und floh zu Davids Gefolge. Und Abjatar meldete David: Saul hat die Priester Jahwes ermordet. David erwiderte Abjatar: Ich wusste es schon damals, weil der Edomiter Dück dort war, dass er es Saul verraten würde, ich bin schuldig an allen Menschenleben in deinem Geschlechte. Bleibe unbesorgt bei mir. Nur wer mir nach dem Leben stehen wollte, könnte dir nach dem Leben stehen, du bist bei mir in guter Hut.